Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 344. Tja, was sollte ich denn da nehmen als Titel? Ja. Lass mal schauen. Ich habe noch keinen Titel, ich werde mir das einfallen lassen, ja. Thema heute Instant Tethering und Instant Apps. Wie man es aktiviert und nutzt. Ja, so ganz kurz und grob werde ich das mal umschreiben, denn diese sind momentan aufgetaucht, diese Funktionen, ja, beim Google Pixel und auch bei vielen Nexus-Geräten, die das neueste Update bekommen haben. Dann gibt's natürlich wieder jede Menge News und diesmal war die Woche wirklich gar nicht so schlecht, also da musste ich sogar noch ein bisschen News kürzen, ja. Und bei der Community ging's auch rund und dann auch noch die App der Woche, gleich zweiteilig, ja, tja, mal gespannt. Thema Instant Tethering und Instant Apps, ja, etwas, was groß angekündigt wurde, dann wieder irgendwie weg war vom Radar und auf einmal taucht es einfach so auf in den Einstellungen, genau. Ich fange mal mit dem Instant Tethering an. Das findet ihr in den Einstellungen, wenn ihr es denn habt, ja, auf eurem Nexus oder Pixel, bei, also Settings, ja, Google. Und dort ist dann unter Services ein Eintrag aufgeführt, Instant Tethering. Wenn ihr da drauf drückt, dann seht ihr zwei Felder, Provide Data Connection und Get Data Connection. Also bei dem einen könnt ihr anderen, die dieses Instant Tethering eben nutzen, eure Verbindung zur Verfügung stellen und umgekehrt könnt ihr von diesen Geräten auch die Datenverbindung nutzen. Dazu wird dann bei demjenigen, der die Datenverbindung bereitstellt, bei diesem Smartphone, wird quasi von eurem automatisch eine Anfrage gestellt und derjenige muss dann bestätigen, dass über dieses Instant Tethering zugegriffen werden kann oder werden darf. Und wenn er das bestätigt hat, ja, dann funktioniert das. Ganz genau. Und das ist nämlich der große Vorteil gegenüber dem normalen Tethering, wo ihr zum Beispiel einen Gastzugang einrichten könnt oder beziehungsweise eben einen Zugang einrichten könnt. Da braucht man ja jede Menge Konfiguration und man muss dann auch ein Passwort vergeben und derjenige, der sich verbindet mit eurem Smartphone oder Tablet, muss dann eben auch diese Daten, diese Passwörter eingeben und so weiter und so weiter. Also ein ziemlich großer Aufwand. So mal mit schnell Internet zur Verfügung stellen, geht das nicht. Mit diesem Instant Tethering muss man eigentlich gar nichts mehr machen, außer noch bestätigen, ja, der darf. Fertig. geht aber eben nur bei Nexus-Geräten und bei Google Pixel-Geräten mit der neuesten Software. Was mich da echt verwunderte, ist, diese Funktion ist standardmäßig aktiviert. Ich habe als ich diese Funktion da entdeckt habe und bin reingegangen, habe ich gedacht, ich glaub's nicht. Es ist tatsächlich standardmäßig aktiviert. Ich meine, gut, sicherheitstechnisch wird das sicherlich unproblematisch sein, da man ja noch bestätigen muss, aber trotzdem hinsichtlich vom Akkuverbrauch und so, da weiß ich nicht genau, wie sich das auswirkt. Auf jeden Fall war ich etwas verwundert, gerade einfach vom Prinzip her, von so einem Tethering, dass diese Funktion standardmäßig aktiviert ist. Also, ich weiß nicht, da können die Netzbetreiber doch auch Probleme machen. Ja. Nun gut, aber immerhin, es soll ja auch so funktionieren, ja, für die Leute, die diese Funktion eben nicht kennen, dass das auch funktioniert. Das ist eben das ganze Problem immer dabei. Wenn jetzt ein Bekannter von euch eben einen Google Pixel hat und kennt diese Funktion nicht, dann erscheint eben oder dann spielt sich diese Funktion eben schon in den Vordergrund und man kann zumindest mal erahnen, dass man da was tun kann damit. Ne? Ja. Ich weiß, es ist eine fadenscheinige Entschuldigung dafür, ja, aber ich weiß auch nicht, ob das wirklich schlimm ist. Nur ich war halt verwundert. Ja. Instant Apps hingegen, und das hat mich auch verwundert, war standardmäßig ausgeschalten. Ja, Gut, es mag damit begründet sein, dass es ja auch noch, na, sagen wir mal, eine Art Testphase ist. Ne? Jedenfalls findet ihr die Einstellung für Instant Apps, sofern sie auf eurem Gerät zur Verfügung steht. Beim Google Pixel in der neuesten Softwareversion steht es zur Verfügung. Genauso müsste es für die Nexus-Geräte mit der neuesten Software zur Verfügung stehen. Ebenfalls bei Settings, Google und dort auch unter Services Instant Apps. Ne? Und damit seht ihr auch gleich die Möglichkeit, diese an- und auszuschalten. Wie gesagt, standardmäßig sind die ausgeschalten. Und wenn ihr die einschaltet, seht ihr an dieser Stelle auch eine Liste von allen Instant-Apps, die auf eurem Gerät installiert sind. Genau, denn es können sich hier Teile der App quasi installieren, und zwar direkt, wenn ihr nur im Chrome-Browser surft. Ja, und das, jetzt merke ich schon, ja, wie Unruhe in euch aufkommt. Ja, ich hab übersinnliche Fähigkeiten. Ich merke das so richtig, wie ihr jetzt langsam unruhig wirkt. Ja, Moment mal. Ich gehe jetzt auf eine Seite irgendwo im Internet und die installieren mir Teile einer App und diese App läuft dann auf meinem... Nein! Nee, ist aber nicht so schlimm. Google hat sich natürlich dabei was gedacht. Die Apps laufen natürlich in einem, ja, sagen wir mal, abgesicherten Modus, wenn man so will. Ja, es ist auch keine richtige App-Installation. Die kann man allerdings in Auftrag geben, direkt, ja, und schon ist diese App direkt installiert. Beim Chrome 56 ist es allerdings auch so, dass diese Instant-Apps auch tatsächlich als Apps auftauchen bereits, bevor ihr sie installiert habt, in eurem Folder, also in eurem Programmfolder. Und das hat natürlich eine interessante Begebenheit. Man hat es auf der Google I.O. gesehen mit Allo. Ja, ich weiß nicht, ob Instant-Apps für Allo schon aktiviert ist, ich bin mir nicht sicher. Aber da war die Vision eben, dass sich Allo zum Beispiel gar niemand mehr installieren muss. Ja. So, dass zum Beispiel, wenn man eine Allo-Nachricht bekommt, dann wird die Allo-App, zumindest ein Teil davon, der eben gebraucht wird, per Browser aktiviert. Also, das ist ja diese Instant-App. Ein Teil wird installiert sozusagen, taucht dann auf und man kann Allo nutzen, ohne dass man Allo selbst fest installiert hat. Ja. Wer das dann doch macht, kann dann natürlich schnell per Mausklick Touchscreen-Klick, ja, dann eben als feste App in sein Handy eintragen. Also im Prinzip bedeutet das, dass jemand eine Allo-Nachricht bekommen kann, obwohl er gar kein Allo installiert hat, ja. Und so geht es eben auch mit anderen Apps von den Firmen, die da mitmachen oder von den Programmen, von den Apps, die da mitmachen. Es sind noch nicht wirklich sehr viele, das muss ich auch sagen. Das ist, wie gesagt, noch in einem Anfangsstadium. Das ist noch im Test, könnte man sagen. Ja? Und bisher sieht's allerdings auch sehr, sehr gut aus damit. Ja? Ich selbst habe jetzt noch gar nichts gefunden. Groß, ich glaube, aber ich glaube, eBay hat sowas. Ja. Moment mal, da muss ich mal schauen. Nein, eBay möchte ich nicht. eBay. So, mal schauen, was da passiert dann. Nee, da wird man auch nur aufgefordert, die App im Prinzip zu installieren. Das kennt man ja. Also oben zum Beispiel nutzen Sie unsere App. eBay gefällt Ihnen. Los. Ja, das ist nicht das, was gemeint ist, ja, sondern das ist das, was vorher auch war. Also die App quasi im Webbrowser sozusagen. Aber die Instant-Apps sind was anderes. Ja. Die Instant-Apps, die installieren sich eben sofort, wie der Name schon sagt, auf dem Handy oder zumindest ein Teil davon und funktionieren dann eben nicht über den Webbrowser, sondern tatsächlich über das Smartphone. Ja. Gut, ich werd auf jeden Fall noch mal schauen. Moment mal, da gucke ich gleich mal. Augenblick. So, ich bin jetzt mal auf die Seiten gegangen. Da gibt's ein paar Anbieter, die früher dabei waren und oder ganz früh dabei sind, ja, und da gibt es zum Beispiel Wish, und da, wenn man auf die wish.com-Seite geht, dann wird man gefragt, schneller ja, einkaufen und so weiter, ne, mit der Wish-App, die App öffnen oder weiter auf der Website. Ich mache jetzt mal Open-App, ja, und dran dürfte gerade was passiert. Ja, ich kriege einen Link auf den Play Store. Also ihr merkt schon, so richtig ausgereift ist das noch nicht. Andere, die eben dieses Instant-Apps nutzen sollten, angeblich Periscope beispielsweise, bin ich nur auf der normalen Website, genauso wie bei BuzzFeed. Ja. Also man wird sehen, wie das dann läuft. Es ist wirklich schade, dass hier das noch nicht so rund läuft im Moment. Also wenn ich mir jetzt auch nochmal angucke, ich gucke jetzt nochmal zur Sicherheit, weil ich jetzt eben diese drei Webseiten da besucht habe, ob da tatsächlich jetzt irgendwas installiert wurde. Ja, dann gucke ich jetzt mal hier, die Instant Apps. Nein, also hier steht nichts, ist nichts drin. Ja, die Instant Apps, die ich eben vorher benutzt habe. Und damit, ja, was soll ich sagen, ne? Schade eigentlich. Aber ich denke, wie gesagt, ich bleibe am Ball und werde dann natürlich auch testen. Vermutlich hängt es damit zusammen, weil das Feature eben auch mal wieder zuerst für die USA ist. Ja. Ich kann es hier zwar aktivieren, aber offenbar diese Seiten, ja, die leiten einem ja intern weiter, auch wenn man jetzt zum Beispiel auf eine andere Domain geht, ja, kriegt man immer wieder die Version zugeteilt, in der man, von der man aus, von der HLBI aus angewählt hat, das Ganze. Vielleicht hängt es damit zusammen, das muss ich erst nochmal auschecken. Aber gut, wenn es funktioniert, dann ist das mit den Insta-Apps ganz interessant. Gruselig, ja, vielleicht für den einen oder anderen, aber auch interessant. Und ich denke, da liegt auch dann der Schlüssel da drin, dass Leute einfach Apps nicht mehr zu installieren brauchen. Wie schön wäre doch das, ja? Da wäre die ganze Argumentation weg, so von wegen, naja, gut, aber die haben ja die und die App nicht, also kann ich das und das auch nicht nutzen. Doch, die haben die App. Die müssen einfach nur auf den Link klicken, fertig, ja? Und man sieht ja auch, wie Google hat das ja auch schon implementiert in Android, dass dann oben ein Requester aufgeht für eine Nachricht zum Beispiel, wenn die App nicht installiert ist, mit dem Inhalt, und dann öffnet man die Nachricht, und dann wird ein Teil der App installiert und zack, und derjenige, der ja, hat dann sozusagen die App. Hm? Gar nicht so schlecht. Auch wenn er sie dann nicht installieren will, dann kriegt er halt immer die Teile geladen, die notwendig sind, und man kann den dann eben trotzdem erreichen. Ja. Gar nicht so schlecht, finde ich. Gut. So viel zu dieser Sache mit den Instant Apps und Instant Tethering. Wer es verzweifelt sucht, möglicherweise müsst ihr noch etwas warten. Ich habe hier den February Sicherheitspatch drauf. Also mit dem ist es auf jeden Fall bei meinem Pixel mit drin. Und wie gesagt, müsste auch bei den Nexus-Geräten mit dem aktuellsten Patch dann verfügbar sein. Apropos Sicherheitsupdate. Das, ich finde es ja gar nicht schlecht. Ja, also von wegen Sicherheitsupdates. Das sind eben nicht nur Sicherheitsupdates, sondern da werden auch richtig Bugfixes gemacht, die jetzt mit Sicherheit direkt nichts zu tun haben. Das hat sich jetzt bei dem Februar-Patch gezeigt. Der bringt nämlich zwei wichtige Sachen mit. Und zwar einmal, für die Leute, die ein Audio-Problem hatten mit dem Google Pixel, also ein Verzerren der Soundausgabe bei lauten Geräuschen, ja, oder wenn man eben die Lautstärke auf voll stehen hat, die können sich freuen, denn die Chance ist groß, dass es bei euch jetzt nicht mehr auftritt. Ich hatte tatsächlich bei einer App Probleme, und haltet euch fest, das war Google Maps. Ja. Wenn ich das nämlich auf Voice Level lauter gestellt habe, ja, und eben auch die Lautstärke auch nur in die Nähe der Hälfte hochgepusht habe, was ja nicht laut ist, dann gab es diese verzerrten Geräusche. Man konnte eigentlich nichts mehr verstehen groß. Ja, und das war eindeutig ein Problem. Es war mir recht schnell klar, deswegen habe ich das auch nie groß erwähnt, dass das Problem softwaremäßig ganz einfach zu lösen war. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Google hat sich ausgeschwiegen natürlich drüber, was jetzt eigentlich das Problem war. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal war der Lautsprecher, der Kleine, einfach zu heftig angesprochen worden, also die Lautstärke zu laut, und damit hat der Kleine übersteuert. Ja, wobei ich das für eher unwahrscheinlich halte. Die Lautstärke selbst ist hat sich nicht verändert. Dennoch, natürlich wäre es trotzdem möglich. Ja, ihr wisst ja, irgendwann wird ein Lautsprecher einfach nicht mehr lauter, sondern dann fängt er an zu verzerren. Aber da kann man mehr Power drauf geben, wie man will. Das wird trotzdem nicht lauter. Es verzerrt nur immer mehr. Also könnte das der Fall gewesen sein, dass da einfach zu viel Power auf den Lautsprecher kam. Oder aber, und da tippe ich drauf, das Frequenzspektrum, das an diesen kleinen Lautsprecher geliefert wurde, war einfach zu umfangreich. Wenn man zum Beispiel so einen kleinen Lautsprecher hat, der jetzt von, was weiß ich, 100 Hertz bis 15.000 Hertz, ja, was darstellen kann, oder vielleicht von 50 Hertz bis 15.000 Hertz, ja, das ist alles wunderbar. Nur wenn man dann ganz extrem niedrige Frequenzen oder ganz extrem hohe Frequenzen bringt, zusammen mit den anderen, also mit den Frequenzen, die er tatsächlich verarbeiten kann, und das dann auch noch in der entsprechenden Lautstärke, dann gibt's ebenfalls das Problem, dass da viele Lautsprecher, vor allem diese kleinen, eben aussetzen und es dann eben verzerren. Einfach, die Frequenzen werden einfach zu weit. Ja, also zu weites Frequenzspektrum wird an den Lautsprecher gegeben, für den der gar nicht gedacht ist. Ja. Das würde auf eins hindeuten, ja, dass es so gelöst wurde, denn tatsächlich ist es so, wie gesagt, die Lautstärke ist ja gleich geblieben, aber wenn ich jetzt zum Beispiel bestimmte Töne auswähle, ja, sagen wir mal, ich nehme mal hier ein 144 Hertz, nein, ich nehme mal einen 2 Hertz Ton, ja, dann, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ja. So. Dann hört ihr, dass es da gar keinen Ton mehr gibt im Prinzip. Ja. Beim 15,4 Hertz Ton ist es ähnlich. Ihr hört gar keinen Ton, ihr hört nur noch ein Klackern. Das sind aber keine 15,4 Hertz. Dieses Klackern sind niemals 15 Impulse pro Sekunde. Ja. Bei 144, ja, da hört ihr einen ganz tiefen Ton noch hinten dran. Eigentlich müsst ihr das Mikrofon das kennen. Ja? Aber trotzdem dieses Krachen. Ja? Aber der Hauptton ist quasi weg. Der wird also eigentlich ausgefiltert. Ja? Hört man das an einem Kopfhörer beispielsweise, dann hört sich das richtig an. Dann ist es der richtige Ton. Ja. Also das ist schon sehr, sehr seltsam. Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass es damit vielleicht zusammenhängt. Ja. Also dass hier einfach die Frequenzen rausgenommen wurden, die eben nicht mehr von dem Lautsprecher gespielt werden können, und deswegen gab es dann eben diese Verzerrung. Aber wie auch immer, das Problem ist jetzt gelöst mit dem Februar-Patch, ist weg, ja, super. Und noch was ist weg, ja. Nein, ich mische nicht eure Geräte wieder aus dem Schlaf holen mit dem Buzzword, ja. Also ich lasse es jetzt einfach mal. Dieser Piep ist zurück. Ja. Ah, vielleicht schneide ich das raus. Moment mal. Okay, Google. Habt ihr es gehört? Drin? Es ist zurück. Genau, das war nämlich weg. Ja, auf einmal war es verschwunden und es hat nur noch vibriert. Das hat natürlich den Google Assistant unbrauchbar gemacht für mich, weil Sinn ist ja, dass man eben nicht das Gerät in der Hand haben muss. Wenn ich das Teil in der Hand habe, dann brauche ich den Assistant nicht. Dann kann ich das auch so machen, normalerweise fast alles, ja. Und deswegen möchte ich natürlich schon eine akustische Rückmeldung haben, dass wenn das Teil auf dem Tisch liegt, ja, okay, jetzt kann ich sprechen, okay, er hat eine weitere Frage, jetzt kann ich antworten, ja, das muss man ja wissen. Und diese kurze Vibration, diese schwache, war einfach nicht okay. Das war auch vorher dieser Beep, der verschwand dann. Und damit war's also eine Katastrophe. Aber jetzt ist er wieder da. Auch das kam mit dem letzten Patch wieder zurück. Und somit ist der Google Assistant auch wieder nutzbar. Ist das nicht schön? Ha! Apropos Google Assistant. Der wird immer besser. Ja, aber ist immer noch nicht perfekt. Wann diese Funktion kam, weiß ich nicht genau. Ich glaube, das ist serverseitig freigeschaltet worden. Denn auf einmal tauchen hier in den Einstellungen vom Assistant tatsächlich neue Einstellungen auf. Also wenn ihr den Assistant aufruft... Ja, ich will nicht, was der... hat mir zugehört. So, so, wenn ich jetzt hier auf die Einstellung gehe, Settings, ja, vom Google Assistant wohlgemerkt, also im Google Assistant in die Settings gehen, dann erscheint hier auf einmal Home Control. Und siehe da, was kann man da einstellen? Da kann man erstmal die Geräte sehen, die man zur Verfügung hat, ja. Klar, natürlich, wenn man keine hat, ja, ist da natürlich auch nichts drin, ne? Wunderbar. Aber wenn man dann unten auf das Plus geht, dann kann man auf einmal auswählen. Ja? Zum Beispiel Honeywell, Nest, Philips Hue, SmartThings und Wemo. Und das bedeutet, man kann das jetzt auch direkt vom Google Assistant im Smartphone ansprechen. Das finde ich ganz, ganz gut. Eigentlich habe ich ehrlich gesagt erwartet, dass es schon grundsätzlich schon immer funktioniert, ja, weil, es war ja der Assistant, ne? Aber die Unterschiede zwischen Google Home und dem Google Assistant sind immer noch ziemlich groß, obwohl das beides ja der Google Assistant ist. Und das ist genau das Problem, warum es noch nicht perfekt ist, ja. Ich kann immer noch nicht einen Chromecast ansteuern, damit direkt. Und ich glaube, die Leute in Silicon Valley bei Google vergessen schon wieder mal, ja, den Sinn von allem. Ich habe auch gesehen in Foren die Antworten von den Benutzern. Das mag zwar alles stimmen, was dort steht, wird gleich dazu kommen. Nur das löst das Problem nicht. Ja, also ich habe zum Beispiel auf einer Frage, ja, kann man denn Musik streamen zum Chromecast mit dem Google Assistant? Und dann kommt als Antwort, ja, aber man muss den Chromecast ja einschalten am Handy. Nein. Ja, wieso denn? Das ist doch sinnlos. Aber ich glaube, so denken auch die Leute dort, ja, also natürlich, also der Google Assistant kann natürlich Musik spielen und kann auch Videos abspielen. Also man kann dann sagen, spiel das neueste YouTube-Video oder spiel Musik, ja, und dann wird die entsprechende App aufgemacht. Und wenn man dann eben das auf dem Chromecast hören will, dann muss man auf das Chromecast-Icon am Handy drücken und dann wird es zum Chromecast geschickt. Ja, aber verstehen die Entwickler denn nicht, dass dann das Ganze ad absurdum geführt ist? Wenn ich da noch was rumklicken muss auf dem Handy, das ist genau dasselbe wie mit diesem Beep. Ja? Ich will dann sagen, spiele Musik auf dem Chromecast und dann muss die entsprechende App, zum Beispiel Play Music, öffnen und automatisch diese App mit dem Chromecast verbinden und anfangen, die Musik zu spielen über Chromecast. So wie es auch mit dem Google Home Gerät funktioniert. Nur dann macht es Sinn. Ja? Und das kann ich einfach nicht nachvollziehen. aber ich weiß schon, wo die da eben kein Problem sehen, warum die da kein Problem sehen, ja. Ja, da hat man ja das Display und da muss man ja nur auf das Icon drücken. Ja, aber wenn ich das Handy hab und hab das entsperrt und ich sehe das am Display, dann brauche ich auch nicht zu sagen, und Play Music, ja, und dann macht er den Player offen. Dann geht's nämlich schneller, wenn ich sofort auf den Play Icon drücke, auf den Musikplayer Icon, boom, fertig. Was soll das? Ja, das ist immer wieder typisch. Ich weiß nicht, warum das so gemacht wird, ob das System dahinter steckt, wegen Google Home oder so, aber bei Google Home geht's ja auch. Da kann ich ja auch sagen, spiele Musik auf dem Chromecast. Das Ding hat ja einen eingebauten Lautsprecher, also könntest auch die Musik direkt an sich abspielen, ja. Aber nein, ich kann sagen, ne, spiele Musik auf dem Chromecast. Oder zeige mir das YouTube-Video, oder zeige mir lustige Katzenvideos auf dem Chromecast, ja. Dann wird es auf dem Chromecast gezeigt. Das hat auch einen ganz interessanter Hintergrund auch mit neuen Fernsehgeräten, also mit Smart TVs. Da kann man ja über HDMI auch das TV-Gerät einschalten lassen und auch mit dem Chromecast. Also das ist ganz faszinierend, wenn ich zum Beispiel jetzt hier ein YouTube-Video anschauen möchte und das TV-Gerät ist aus und ich drücke auf das Chromecast-Icon, ja, dann geht das TV-Gerät an, schaltet auf den HDMI-Kanal, auf dem der Chromecast liegt und das Video fängt an abzuspielen. So ist es richtig und das ist auch cool. Und das ist auch der Grund, warum der Chromecast eins der wenigen Geräte ist, die immer an sind. Ja, damit er eben auch das TV bedienen kann. Das geht auch andersrum übrigens, ja. So viele Leute wundern sich, warum gibt's denn keine Fernbedienung beim Chromecast? Das ist doch blöd, wenn man immer das Smartphone hier entsperren muss und dann die Befehle geben muss. Ja, das stimmt allerdings. Auch hier, ne, wäre es mit dem Google Assistant viel, viel einfacher, wenn man zum Beispiel sagen könnte, pause Chromecast, ja. Oder Play Chromecast oder was weiß ich, ja, so dass man eben zum Beispiel stoppen kann, ja, ohne dass man eben auf dem Display was machen muss, was sehen muss. Ja. Und das kann man aber mit der Fernbedienung vom TV-Gerät machen. Wenn das TV-Gerät mit dem Chromecast verbunden ist über dieses System, da gibt's HDMI, CEC oder AnyNet oder wie die auch alle heißen, die meisten Standards sind untereinander kompatibel und dann funktioniert es auch. Da kann man dann eben die Fernbedienung vom TV nehmen, ja, und kann dann starten und stoppen mit dieser Fernbedienung. Das funktioniert wunderbar und mit jeder App, weil es eben nicht von der App abhängig ist, sondern vom Chromecast. Wunderbar. Ganz, ganz toll. Also war das schon richtig, dass man keine Fernbedienung unnötigerweise damit geliefert hat, dass noch eine rumliegt. Mit einem modernen Smart TV hat man eine Fernbedienung und ansonsten kann man das ja auch mit dem Smartphone machen oder mit dem Google Home. Ja, nur mit dem Google Assistant, da müsste es noch ein bisschen besser werden. Gut, Google Assistant, Google Pixel und so weiter jetzt mal außen vor. LG G6. Ha, kommt doch noch was mit dem Assistant. Nämlich, wahrscheinlich kommt das mit dem Google Assistant, ja. LG G6 oder G6. Ich denke da immer an Gewehre, ne? G3 und so weiter. Naja, egal. Das LG G6, das soll, oder ist es fast sicher, ja. Das ist das erste normale Smartphone wird, das auf verschiedenen Märkten rauskommt mit dem Google Assistant. Soll wohl so interpretiert worden sein von diesem Teaser, der veröffentlicht wurde von LG diese Woche. Ja. Und ich denke, das wird auch so sein. Ja. Es wäre ja nichts Neues bei LG, der Google Assistant. Ja. Und ja, vielleicht ist das auch dann ein Zeichen dafür, dass der Google Assistant in mehr Smartphones kommt, was für den Assistant ganz gut ist. Ob es für das Google Pixel jetzt gut ist, das weiß ich nicht genau, aber Gut, damit hat momentan Google eh keine Probleme. Es ist mir zwar immer noch unverständlich, aber das ist der absolute Verkaufsschlager. Ja, Google kann bei weitem nicht so viel liefern, wie bestellt wird. Ja, sehr, sehr ärgerlich auch natürlich für Google. Die könnten wesentlich mehr Geräte verkaufen, nur wenn die meisten Leute nicht hier, was weiß ich, ein paar Monate warten, bis sie ein Google-Gerät bekommen, bis sie das Google Pixel bekommen. Die werden dann zu was anderem greifen, das eben vorrätig ist. Das kennt man. Von daher ist es immer ziemlich ärgerlich, wenn wenn dann mal eine Firma wenigstens überrascht wird und einen richtigen Hammer bringt, ja, und die Nachfrage ist riesig groß und dann kann nicht geliefert werden. Ich glaube, was Ärgerlicheres gibt's ja gar nicht. Ja. Tja, YouTube Livestreaming mit dem Smartphone, kommt es jetzt endlich? Jetzt sagt im Moment mal, das war doch mal was. Hat der das nicht schon mal gesagt? Ja, allerdings. Leute, und das Problem war, das kam zwar, aber nur für einige wenige YouTube-Channels. Ja. Jetzt soll es sich ein bisschen weiter ausbreiten und möglicherweise sogar für alle Nutzer. Ihr merkt schon, ziemlich vage alles. Ja. Es war so, dass, oder es ist so, hieß es, dass der neue Livestream, ja, ja, über 10.000 Subscribers haben muss, ja, also dieser Kanal, dass man eben dieses Livestreaming bekommen kann. Naja, ja. Ich muss sagen, ich bin da recht unzufrieden damit. Also hier wird werden die User in Klassen eingeteilt. Ich finde schon, dass man so wie bei Facebook, dass jeder gleichberechtigt halt auch streamen kann. Was soll denn das? Ja? Also so ganz, da werde ich richtig sauer eigentlich. Ja? Also ich kann keine Livestreams auf YouTube mobile mäßig machen, ja, weil die 10.000 Subscriber sind absolut es ist absolut utopisch, ja, das in der nächsten Zeit zu bekommen, unglaublich. Aber naja, es wird immerhin in Aussicht gestellt, dass diese neuen Optionen eventuell für alle Nutzer ausgeliefert werden könnten, ja, irgendwann mal. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist großer Bullshit, was Google da macht. Und ich weiß gar nicht, auf was Google wartet. Oder hat Google so viel Angst? Facebook hat es. Die Leute mögen es. Die Leute nutzen deswegen Facebook-App. Ja, damit die live streamen können. Was soll ich denn machen? Leute, ich habe Berichte und alles Mögliche. Ja. Für mich wäre diese Live-Funktion bei YouTube extrem wichtig, wenn ich unterwegs wäre. Ja. Bis ich mit meinem Smartphone etwas Interessantes aufgenommen habe, bis ich dann wieder daheim bin, das hochgeladen habe, dann haben es schon 20 andere Medien berichtet, ja, 50 andere YouTube-Channels haben das drauf. Und wenn ich es dann veröffentliche, dann werde ich bei Google auch noch eingestuft, dass ich nur, ja, nicht not original Content hochlade. Also Content, der schon woanders erschienen ist. Vielen Dank. Ja. Riesenmist ist das. So passiert es halt, wenn man Leute in Klassen einteilt, ja, und dann hier so den Leuten das so hinwirft. Nein, finde ich überhaupt nicht schön. Ne? Und wenn Google so weitermacht, dann ja, wird man auch früher oder später überlegen, ob man zu der Konkurrenz wechselt. Ist ja fast lächerlich, ne? Aber naja, okay. Tja, was soll's. Livestreaming ist so eine Geschichte. Vielleicht ja über Twitter. Ja, Twitter erlaubt sie auch jeden. Ja, Twitter erlaubt sie, Facebook erlaubt sie. Bei YouTube muss man 10.000 Subscribers haben. Hm. Ja. Gut. Ich mache eine große Pause, damit ich mich beruhige wieder. Na, hat ja eh keinen Sinn. Xiaomi Redmi Note 4X. Wie ihr wisst, gibt es bei mir ein Schwerpunkt technische Daten. Ja. Besser, höher, schneller, weiter, ja, mehr Power. Man kann nie genug Power haben, mein Motto. Ja. Aber es gibt manchmal Smartphones, bei denen wäre mir das sowas von egal, wie viel Power die haben. Sowas von. Die will ich einfach nur haben. Ne? Und eins davon ist mit Sicherheit das Redmi Note 4X in der momentan erscheinenden Version, ja, mit dem Vocaloid, dem virtuellen Popstar Miku Hatsune, ja, ganz genau, denn das ganze Design des Smartphones ist abgezielt auf die Miku, nicht nur die Hüllen, ja, sondern auch die Farbe des Phones, die Software, die installiert ist, die Verpackung natürlich, alles wunderhübsch. Das ist das Hatsune Miku Phone. Ja, yay! Ich will sofort kaufen, ja. Leider gibt's es nur in China momentan. So viel zu dem Thema kaufen, ja. Und naja, ich habe mir jetzt ja schon ein total überteuertes Phone geholt. Was soll ich denn da jetzt noch machen, ne? Aber trotzdem, selbst wenn ich jetzt kein neues Phone hätte, ich könnte es trotzdem nicht kaufen. Das ist wirklich äußerst ja, deprimierend. Und ich glaube, die Firmen verkennen manchmal ihre Zielgruppe. Also ich meine, wenn ich mal gucke, wie viel Tausende von Menschen, Abertausende von Menschen auf Anime- und Manga-Conventions gehen, die es mittlerweile in jedem Teil von Deutschland gibt, zuhauf, dann frage ich mich manchmal, ob die Firmen einfach nichts mehr mitbekommen. Ja. Naja, egal. 5,5 Zoll Display, Full HD, 4 GB RAM, 64 GB Storage, soweit ist es ja noch nicht mal so schlecht. Ja, also immerhin. Da gibt's Schlimmeres. Micro SD-Kanslot, 13 Megapixel Kamera, 5 Megapixel Kamera vorne, 4100 mAh Akku. Leider Android 6.0, ja, basieren da drauf, die MIUI 8. Und natürlich der Prozessor nicht ganz so stark, ein Snapdragon 625. Ja. Damit ist es, ja, also so Ende, Midrange, Anfang, Premium, aber ja, nicht wirklich Premium, ja. Aber wisst ihr was? Egal. Das Teil würde ich mir kaufen. Das ist ein Hatsune Mikrofon. Ist mir doch egal, was für technische Daten das hat. Sowas von egal. Ich frage ja auch nicht nach den technischen Daten von Miku Hatsune. Ja. Moto G5, da gibt's erste Informationen. Ist euch eigentlich aufgefallen? LG G6, G5, Moto G5, was wollen die alles mit diesem G5 und G6? Wollen die mal irgendwann einen politischen Gipfel abhalten oder was? Naja, auf jeden Fall interessant könnte das Gerät werden für Leute, die, naja, nicht ganz so große Smartphones mögen. 5,2 Zoll Full HD Display. 12 Megapixel Kamera drin und ein Octa-Core Prozessor, ebenfalls das Snapdragon 625. Ja. Was ist noch bekannt? Leider nichts bekannt mit der Ausstattung von Speicher, Storage und Hauptspeicher. Aber man kann es, glaube ich, durchaus auch als Midrange einordnen, nach dem, was hier steht, deutet alles darauf hin. Und ja, gut, was soll's. Es gibt Schlimmeres. Wie gesagt, diese Lenovo-Geräte, beziehungsweise ehemalig Motorola, jetzt werden die ja Moto genannt von Lenovo, weil die ja Motorola gekauft haben, die Mobilfunksparte oder die Mobiltelefonsparte, muss man sagen. Ist die haben ihre Fans, ja, und ich denke, das hat auch sicherlich einen Grund. Ich kann den so nicht ganz so verstehen, aber ich verstehe viele Sachen nicht, ja, was, es ist halt Geschmackssache und über Geschmack kann man nicht streiten und mal sehen, wie das wieder, wie das ankommt, das Gerät, bei den letzten Geräten, trotz den Innovationen, ja, mit diesen Modulen, ja, mit diesen Add-ons, hat so nicht so richtig durchgehauen, vermutlich wegen den hohen Preisen, aber auch, dass zum Beispiel Top-Modelle eben auch nicht in Europa verfügbar waren, ja, das ist alles sehr, sehr schade. Und mal gucken, wie das jetzt hier wird mit dem Moto G5. Mhm. Oh, der Google Play Store hat in der letzten Zeit ein paar Datendurchsatzprobleme. Einige Apps, ja, lassen sich nur extrem langsam updaten. Wobei ich mir nicht so sicher bin, ob das jetzt an den Servern liegt von den jeweiligen App-Anbietern. Da steige ich auch ehrlich gesagt nicht ganz durch, wo da die Apps liegen, ob die jetzt direkt bei den App-Anbietern liegen oder ob die nicht hochgeladen werden zu Google und von dort aus verteilt werden. Ganz komisch, vielleicht gibt es dann auch Optionen, dass man das auf seinen eigenen Server machen kann, weil wenn man die Kontrolle haben will oder so, ja. Katastrophe jedenfalls bei Apps von verschiedenen Anbietern habe ich das jetzt gehabt in den letzten Tagen, dass die also mit nur wenigen Kilobyte teilweise sogar pro Minute agieren und herunterladen und dann auch irgendwann abbrechen. Also nach einigen Minuten, wenn der Datenfluss einfach zu lange braucht für oder zu langsam ist, dann bricht der Play Store auch den Download ab. So habe ich bei einer App, bei Audio Evolution beispielsweise, etwa 12, 13 Mal probiert, bis es dann endlich geklappt hat, nach Ewigkeiten des Wartens. Ja. Und das ist schon ziemlich nervig. Würde ich jetzt nicht speziell auf ein Problem im Play Store beziehen, wenn es eben nicht sogar bei mehreren anderen Apps dann auch passiert wäre, dass der Download so extrem lange braucht und ich zigmal probieren musste, bis es dann funktioniert. Ja, während andere Apps also ruckzuck installiert sind auch. Ja, keine Ahnung, wo da das Problem liegt, aber ich glaube, da ist irgendwo so ein bisschen der Wurm drin momentan. Woran das liegt, ich kann es nicht genau sagen. Aber ich hoffe, dass Google wie auch immer oder die App-Anbieter das Problem schnell in den Griff kriegen wieder, denn so macht es überhaupt keinen Spaß, wenn man die Updates gar nicht erst bekommt und das Gerät immer und immer wieder einem nervt damit. Man soll doch updaten. Ja, und es klappt auch noch nicht. Echt schlimm. YouTube und Google Play Music werden zusammengelegt. Ne, interessante, aber erwartungsgemäße Nachricht. Die beiden Produktteams werden zusammengelegt. Das hat sich ja schon längere Zeit angedeutet mit dem YouTube Red Programm sozusagen. Da gab es dann auf einmal auch in diesem Angebot mit drin auch den Google Play Teil, also man hat quasi, wenn man YouTube Red Kunde ist, nicht nur keine Werbung bei YouTube, sondern man hat auch einen Google Play Music Zugang. Ja. Und das gibt's natürlich bei uns nicht, wäre noch schöner, wenn wir sowas Gutes mal hätten hier, ne? Nee, natürlich nicht, ne? Aber es war dann doch klar, dass früher oder später passieren wird und so ist es jetzt auch tatsächlich passiert. YouTube Music und Google Play Music gehen zusammen und das bedeutet eben, dass die Teams jetzt zusammengelegt werden und das eine dasselbe ist. Ich würde sogar sagen, einer ist überflüssig, mittelfristig, ganz klar. Und es kann eigentlich nicht sein, dass es YouTube Music gibt und Google Play Music. Das ist, da wird einer weggehen, früher oder später, das ist ganz klar, ja. Und da wird es wieder ein Gejammer geben, egal welches dann eingestellt wird, YouTube Music oder Google Play Music, egal wer, was eingestellt wird, das gejammert wird groß. Aber man kann eigentlich zwei Musikdienste in der Form, das ist vollkommen sinnlos, dass man das hat. Und jetzt, nachdem die Teams zusammengelegt wurden, denke ich, ist es nur noch eine Frage der Zeit. Ich schätze mal, dass Google Play Music wegfallen wird und das Ganze eben YouTube Music genannt wird. Ja. Und dort dann eben sowohl also ohne Video als auch mit Video zusammen das geschaut werden kann in einem universellen Player, das sicherlich auch Google Play Music Elemente hat, aber auch eben YouTube Player Elemente. Ja, so dass man beides, Videos und Audio, komplett zusammen führen kann. Ja, das ist eigentlich das, was ich meiner Meinung nach logisch finde. Ich finde es auch total nervig, dass ich oft Sachen, die ich bei gerade im Anime-Bereich beispielsweise, wenn ich Anime-Soundtracks hören will, ja, dann gucke ich natürlich Google Play Music, ist ja so gut wie nichts drin in dem Genre, ja, YouTube, alles voll, wunderbar. So, Problem, ihr wisst schon, ne, muss ein Video übertragen. Mit YouTube Music könnte man das dann eventuell anders machen, ja. Zumindest wer ein Abo hat, der könnte dann vielleicht auch einen Musikstream von YouTube-Videos ohne Bild gestreamt bekommen. Möglich ist das. Ja, warum ist es wichtig? Warum geht es nicht anders? Ja, sobald das Video gestreamt wird, wird halt der Datendurchsatz lachhaft groß. Für unterwegs kann man das einfach nicht machen. Ja, da ist man mit seinem Datentarif schnell am Ende. Ja, das geht nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass da auch tatsächlich nur die Musik gestreamt wird. Wie gesagt, technisch absolut kein Problem. Mit verschiedenen Programmen kann man das schon tun. Ja, fragwürdigen Programmen, muss man sagen. Ja. Aber dann wird wirklich nur die Audiospur übertragen. Und das muss dann auch offiziell geschehen können bei YouTube Music. Und das wäre eine schöne Sache, finde ich. Wie das mit der Werbung ist, man, gut, es kann erkannt werden und dann kann auch Audio-Werbung geschaltet werden von dran, wenn das dann sein muss. Aber ich denke, das wird sowieso nur für die Abonnenten dann interessant werden, dass das so funktioniert. Und da wird ja dann eh schon gezahlt, wie eben bei YouTube Red. Hoffen wir, dass es irgendwann auch mal hier bei uns dann einfällt, ja, dieses System, und dann sind wir alle froh. Ja, genau. Boah, im Hintergrund, werde ich ja gerade bei Habitica, ja, in der Party. Ja, es ist wirklich nicht schön, das System, wie das gemacht wird mit den Starten von den Quests, ja, weil das mit manueller Verabredung von dem Party-Leader, das ist absolute Katastrophe. Da müsste ein automatisiertes System geben, das ein bisschen fairer ist. Naja, okay, egal. Sind wir bei was ganz anderem. Und zwar bei Smartwatches. Ja, LG Sport und LG Style. Das wurde vorgestellt, die wurden vorgestellt zusammen mit Android Wear 2.0 von Google. Und das sind die sogenannten Google Watches. Ja, leider, oder was heißt leider, es war jedenfalls so gewählt, dass die Leute haben da gedacht, das wäre also die Google Watch, da steht Google drauf. Ja, jetzt sind es halt LG Watches, ja, steht nicht Google drauf. Heul, ne? Fände ich auch besser, wenn es offizielle Google Watches gäbe. Aber ich habe ja schon gesagt letztens, ich kann mir kaum vorstellen, dass Google jetzt eine Watch rausbringt, jetzt eine Smartwatch rausbringt, wo doch alles eigentlich sicher ist, dass die Smartwatches ein Flop sind. Ja, selbst Apple hat Probleme mit seiner Smartwatch. Warum sollte das Google in dieser Situation jetzt machen? Zumal die Android Wear Watches ja kann man durchaus sagen, also hinten dran hängen, hinter der Apple Watch, ja. Aber das hat mich schon verwundert, nur jetzt ist tatsächlich so gemacht, dass es also ja maximal wie so eine Nexus-Ding ist, noch nicht mal wie ein Nexus, da hat wenigstens Nexus drauf gestanden bei den Geräten. Hier ist es halt ein LG Watch, die eben im Zuge von der Vorstellung bei Google Android 2.0 eben erschienen sind, sozusagen die ersten, die offiziell da mitmischen, ja. Und jetzt die Frage ist Sport oder Style, also ich fange mal beim Guten an, ja, die LG Watch Sport, ja, die hat LTE integriert, ja, ihr habt richtig gehört, LTE, ja, hat ein OLED-Display, Gorilla Glass 3, ein 1,1 GHz Prozessor, Snapdragon extra für Smartwatches, 768 Megabyte RAM, naja gut, 4 GB Storage, 430 mAh Akku und hat aber alles drin wie Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, ein Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Barometer und einen, meiner Meinung nach extrem wichtig für Smartwatches, einen Pulsmesser, also einen Heart Rate Sensor, ja. Das Ganze ist wassergeschützt, IP68, ist jetzt nicht die Welt, ja, also nichts mit Tauchen oder sowas, sondern man kann mal die Hand unter Wasser halten, ne? Aber ist immerhin schon mal okay, ne? Das Ganze in Titanium und Dark Blue. Das Dark Blue gibt's nur im Google Store, ja, und da sind wir dann an dem Punkt, wo man sagt, okay, da sieht man, dass die LG da wirklich zusammenhängen ein bisschen, ja, dass eben diese Smartwatches dort auch in diesem Google Store gekauft werden können. Ja, wenn ihr jetzt im deutschen Store sucht, braucht ihr gar nicht erst zu machen. Natürlich gibt's sie noch nicht. Hoffentlich gibt's sie irgendwann. Ach, ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich bin so deprimiert mittlerweile. Ist mir alles egal schon. Gerade bei den Smartwatches, da mache ich jetzt kein großes Fass auf, weil, ehrlich gesagt, ja, okay, gut. $349, damit sind natürlich die Hoffnungen auf eine erschwingliche, gute Smartwatch dahin. Ich weiß nicht, was sich LG da vorstellt. Also da, ich glaube, da kriegt man auch eine Apple Watch dafür, oder? Ja, kann das sein? Wollen wir gerade mal gucken. Ich meine doch, sowas gelesen zu haben für dieses Geld. Ja, ich doch mal guck. Oh Gott, ich bin bei Apple auf der Seite gelandet. Um Himmels Willen. Gleich die Cookies dann auch löschen. Ja, ne, also Silber Aluminium Case mit weißem Sportarmband, fängt's an, $269. Die größere mit 42 mm Case, $299. Ja, was soll ich denn dazu noch sagen? Ne, weiß nicht, ob LG einen schlechten Albtraum gehabt hat oder die Größen wahnsinnig geworden sind oder was ist, weiß man nicht so. Nur mal so, ne? Wenn man schon hoffnungslos im Hintertreffen ist, ja, dann eine Uhr rauszubringen, die also nichts wirklich, also für eine Smartwatch vernünftiges mehr bietet, aber $349 reinhaut, also ich muss schon sagen, was ist nur los bei denen? Was ist nur los? Es gibt's doch nicht sowas. Also manchmal kann ich das nicht verstehen. Und sowas wird sich wieder rächen, ja. Da bin ich mir ganz sicher. Das wird sich wieder rächen. Und dann haben wir den Salat. Ja, dann heißt's wie immer. Ja, Android, ja, Hintertreffen. $249, dafür gibt's aber immerhin auch eine LG, ja, die Watch Style. Nur, ehrlich gesagt, gut, Display ein bisschen kleiner, ja, Gorilla Glass 3 immerhin auch noch vorhanden, gleicher Prozessor. Allerdings noch weniger Speicher, 512 MB, 4 GB Storage, 240 mAh Akku statt 430, ohne LTE, deswegen ist es auch gerechtfertigt, ohne LTE und auch ohne Die anderen Geschichten, kein NFC drin, kein GPS drin, kein Gyroskop, kein Barometer und auch kein Herzfrequenzsensor. Damit ist das Ding natürlich, also ich weiß nicht, das ist in einer Region, da kriegt man schon für 40 Euro solche Sportbänder dafür. Ja? Also gut, es ist Android-Wert drauf, okay, super für eine Watch, alles klar. Aber kann einfach nicht wahr sein. IP67, auch noch von der Wasserfestigkeit her deutlich geringer, $249, ist ein Witz. Ich weiß nicht, was sich die Leute da vorgestellt haben, ja. Also, keine Ahnung. Aber so wird es nix. LG. Also, ja, wieder total verbockt. Nicht verbockt hat's allerdings Amazon. Die bringen nämlich den Amazon Tab raus. Einen portablen Lautsprecher, der Alexa bereit ist sozusagen. Ja? Einfach draufdrücken und sprechen. Ja, und das von unterwegs ist ja nicht schlecht. Ja? Nein, kriegt man denn jetzt diese Netzverbindung? Ja, muss man wohl über seinen, über so dieses Tethering machen dann. Ja? Aber okay, man weiß, was Amazon damit machen will. Wir haben nun mal kein Handy, wollen aber den Assistant eben auch zum Mitnehmen machen. Also haben sie einen kleineren Lautsprecher gemacht, ja, für $130, den man recht leicht einpacken kann, überall mit hinnehmen kann, ja, und dort dann ins Wi-Fi einbinden. Das viel Spaß dabei. So viel zur Theorie und Praxis, ne? Okay, 8 Stunden Akku ist eingebaut, also ein Akku, der 8 Stunden hält, etwa, und gut, ja, immerhin wieder ein zusätzliches Teil, was Google Home gefährlich werden kann. Es gibt jetzt Amazon Echo, dieses kleine Rund, Dot, genau, Dot. Dann den normalen Lautsprecher für daheim. Also den kleinen gibt es schon für 59 Euro. Der große kostet, glaube ich, 179 Euro. Der kostet jetzt hier 130 Dollar. Und so langsam zieht sich die Schlinge immer weiter zu. Amazon an jeder Ecke, überall verfügbar. Ja, tja, eigentlich fehlt dann nur noch ein Telefon. Naja. Google, was machst du nur? Ich kann nur sagen, Mai ist fast schon zu spät. Mai ist eigentlich schon zu spät. Wenn die Mai erst ankündigen, erst sagen, okay, jetzt weltweit Google Home, sogar Europa Google Home, dann ist es eigentlich schon zu spät, würde ich sagen. Ob dieser Verlust, ja, den die da machen, bis dorthin wieder wettmachen können an Kunden, das ist mehr als fraglich. Also, ich finde es äußerst traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe es ja schon mal in einem Uncast erwähnt. Das neue Samsung Galaxy Note 8 heißt im Codenamen Baikal. Was ist denn das? Baikal. Ja. Da muss ich gleich mal Tante Google befragen. Ja. Baikal, was ist das? Es gibt einen See, der Baikal heißt. Ja. Der ist in Russland. Ja. Im Süden von Sibirien gibt es einen Lake Baikal. Was hat damit auf sich? Ne? Wieso heißt es Baikal? Das ist interessant. Was wollen die damit assoziieren? Ja? Ich meine, beim Verkauf wird sowieso Galaxy Note 8 heißen, aber interessant ist es auf jeden Fall. Baikal. Und man sieht auch übrigens bei der Werbung, ja, sieht man auch so eine Eiswüste, als würde auch zu Sibirien passen. Ja? Und so riesen Eisblöcke und so, also es ist ja durchaus, also ich denke, Baikal meinen die tatsächlich den See in Sibirien, und Was das allerdings jetzt mit dem Telefon zu tun hat, ich hoffe, dass die nicht damit sagen wollen, dass das Telefon aus dem technischen Stand ist von vor 25 Millionen Jahren. Ja. So alt ist der See nämlich. Also, naja. Gut, mal schauen. Vielleicht haben wir ja Glück und das Galaxy Note 8 ist genauso flach wie meine Witze heute. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, ja. Aber ich denke mal, mit den Informationen alleine werden wir jetzt nicht weiter spekulieren können. Hauptsache, der Akku fliegt einem nicht um die Ohren. Jo, dann gucke ich mal Community. Oh, jetzt muss ich mal ein bisschen beeilen. Also der Uncast ist nun auch bei TuneIn verfügbar. Ja, nochmal danke an den Falk, der das Ganze da initiiert hat, mehr oder minder. Und ich hatte einen riesen Hin und Her, also insgesamt 8 Mails musste ich schreiben. Ja, es hat sich über einen großen Zeitraum jetzt gezogen. Zuerst war es das Problem, dass der Ogvorbis-Feed eben nicht erkannt wurde. Das habe ich dann gemeldet dann nach einigem Hin und Her. Ja. Dann haben die bei einem auch nochmal vergessen, dass der auch geändert werden muss. Also der Uncast musste ja auch geändert werden. Rios Wochensicht und der Uncast, beide mussten geändert werden und haben dann erst nur den einen gemacht. Aber jetzt sind beide bei TuneIn zu finden und ihr könnt sogar suchen, weil jetzt sie auch Folgen vorhanden sind. Das war nämlich das Problem, dass der nicht in der Suche aufgetaucht ist, weil da wurden ja gar keine Folgen gezogen vom RSS-Feed. Ja, keine Ahnung, TuneIn kann Ogvorbis normalerweise super gut abspielen, gibt ja auch einige Ogvorbis Radio-Feeds, geht ohne Probleme, aber nun gut, ja, so ist es nun, jetzt funktioniert's und man kann jetzt den Uncast auch bei TuneIn abonnieren. Google Assistant bald auch für andere Smartphones, schreibt der Fernand hier auf oder in der Community und sagt dazu, nun dann bald auch nicht, auch für Nicht-Pixel-Owner wurde auch Zeit. Google verteilt die erste Alpha-Version des Google Assistant für andere Geräte. Nun, es war eigentlich klar, dass zumindest mal Dritthersteller, Handyfirmen das bekommen. Ob das die Nexus-Geräte bekommen, war eben nicht ganz klar. Man wollte das eigentlich so am Pixel Exclusive-Feature machen. Ob das jetzt eine, ob das jetzt wirklich relevant ist, dass es auch auf andere Smartphones kommt, weiß ich nicht genau. Natürlich für die Leute, die anderen Smartphones haben. Aber was bleibt denn noch? Es gibt nur ein Google Phone und bei allen anderen Geräten hängt das ab davon, wie die Firmen das und ob die Firmen das integrieren. Ich meine, was Google jetzt macht, ist, die bringen das auf die alten Nexus-Geräten. Ja, es gibt ja keine neuen Nexus-Geräten mehr. Und es wird auch keine neuen geben. Die neuen Geräte sind eben die Pixellinie. Und von daher hat sich eigentlich die Frage nicht gestellt, ob die auf anderen Geräten kommen. Natürlich kommen die auf anderen Geräten von anderen Herstellern. Das war die Frage, ob die auf die Nexus-Geräte kommen mit einem Software-Update. Und ich meine, klar, jetzt haben noch viele die Nexus-Geräte, sind ja auch gut. Ne? Nur die sind dann auch irgendwann abgehängt. Ja, ganz klar, die werden älter. Es kommen keine neuen Nexus mehr nach. Also ist die Nexus-Reihe an sich dem Untergang geweiht. Ja, ganz klar. Aber schön ist es natürlich, wenn sich das tatsächlich bewahrheitet, was übrigens noch keineswegs sicher ist. Ja. Aber es wäre natürlich schön, wenn sich das bewahrheiten würde für die anderen Nexus-Owner. Ich kenne auch noch privat noch jemanden mit Nexus 5X beispielsweise. Der würde sich sicherlich auch sehr, sehr freuen über den Google Assistant. Von daher falsch ist es nicht. Das kann man durchaus als Geschenk von Google sehen, denn einen richtigen Sinn dahinter wird's also zumindest mal für die Zukunft nicht geben. Und das ist ungewöhnlich, dass Google das macht. Also von daher wäre ich vorsichtig, wäre nicht allzu enttäuscht, falls sich Google kurz vor knapp nochmal entschließen würde, nee, machen wir doch nicht. Bringt nichts. außer Wartungsarbeiten und viel, viel Stress und einen Haufen Manpower verbraucht für, ja, ein zukunftsloses Adaption. Hört sich so schlimm an, ist aber Realität halt mal. RPG-Waren bei Humble Bundle, ja. Auch hier, der Fernand, nun bald, nein, Quatsch, oh, ich hab das Falsche verlinkt hier, das muss ich gleich ändern. Wer hat das geschrieben? Der Robert hat es geschrieben, Humble Mobile Bundle mit einigen richtig guten RPGs, mit Evoland und Adventure Bar Stories, sind zwei Top-Indie-Games dabei, ja, absolut, Evoland besonders, sehr schön, war auch, glaube ich, mal App der Woche, wenn ich das richtig weiß, ja, genau, App des Jahres war es doch sogar, gell? Evoland, ja, nicht schlecht. Jetzt also im Humble Bundle RPGs für Mobile, also für Android-Geräte, Wahnsinn. Natürlich Humble Bundle, wisst ihr, könnt ihr immer so viel bezahlen, wie ihr wollt. Wenn ihr über $6 zahlt momentan, das ändert sich als manchmal, wenn ihr über $6 zahlt, dann kriegt ihr alle Games plus noch welche, die jetzt noch gar nicht draufstehen. Ja, in einigen Stunden erfährt man erst, was das nächste Spiel ist, sozusagen. Oder ist das sogar schon veröffentlicht worden? Ich muss gleich mal gucken. Ja, aber die warten immer so ein bisschen, die spannen einem immer so ein bisschen auf die Folter. Und wenn man dann mehr als das und das gezahlt hat, dann kriegt man zusätzlich noch Spiele, ja. In einer Stunde wird bekannt gegeben, was als nächstes Spiel noch drauf ist. Es gibt also in diesem Bundle auch noch Symphony of Eternity, Doom and Destiny, Evoland, wie gesagt, Wayward Soul, Shadowrun Returns, Adventure Bar Story, ein noch unbekanntes Spiel oder vielleicht sogar noch mehrere unbekannte Spiele, das weiß man noch nicht. Star Wars Knights of the Old Republic und Shadowrun Dragonfall Director's Cut. All das für $6. Ihr könnt natürlich mehr zahlen, da freuen sich alle, die Entwickler, die Organisation, den ihr spenden könnt, ja, und so weiter und so weiter. Da gibt's sogar eine Vegan Foundation, nicht schlecht. 7 Tage lang geht es noch und dann habt ihr ein Riesenpaket an RPGs auf eurem Handy und das macht riesig Spaß. Ich habe mir es natürlich auch schon geholt. Vielen Dank, Robert, für den Hinweis. Ich glaube, ich habe es diesmal fast verpasst. Android 7.0 für Samsung S7. Es soll es nicht unerwähnt lassen, finde ich. Der Alexander schreibt, Android 7.0 ist fürs Samsung Galaxy S7 erschienen, jedenfalls für Vodafone-Geräte. Für ungebrandete Geräte gibt's zumindest auf sammobile.com noch kein Update. Daher habe ich einfach mal die Vodafone-Firmware installiert. Obwohl ich kein Vodafone-Kunde bin. Soweit klappt alles ohne Probleme. Das S7 ist durch das Nougat-Update nochmal besser geworden. Jetzt werden auf dem Always-On-Display auch Notifications von Drittanbieter-Apps angezeigt. Früher wurden dort nur verpasste Anrufe und SMS angezeigt. Jetzt Benachrichtigungssymbole für alle Apps. Man kann sogar auf dem ausgeschalteten Display auf das Symbol doppeltippen und dabei öffnet sich die zugehörige App. Das finde ich eine sehr gute Neuerung, die eigentlich seit Release des Geräts enthalten sein hätte sollen. PS, da ich seit einigen Tagen mein Austauschgerät habe und nicht mehr auf das iPhone angewiesen bin, kann ich den Uncast wieder in OGG-Qualität genießen. Ja. Gute Seite der Macht hatte ich wieder. Das ist richtig schön. Ja, genau. Also danke, Alexander, für den Hinweis. Android 7.0 für Galaxy S7. Aber ehrlich gesagt, es ist schon, ich finde es schon ein bisschen Hammer. Traurig. Das Galaxy S7 ist das aktuelle Samsung-Smartphone. Und das hat jetzt erst 7.0? Ui. Wir sind bei 7.1.1. Für nächsten Monat wird 7.1.2 erwartet. Ja. Das ist leider mal wieder bezeichnend. Da freut man sich auf eigentlich schon wieder auf eine alte Betriebssystemversion bei einem aktuellen Samsung-Gerät. Nicht so optimal. App der Woche, zum Schluss Adventure Bar Story. Genau, das dass ihr auch vom Humble Bundle eben gehört habt. Ja, genau. Ihr könnt es natürlich auch einzeln kaufen. Nur solange es das Humble Bundle noch gibt, ja, 7 Tage sind es ja noch, seht ihr mal, wie super das sich lohnt beim Humble Bundle, was dort alles noch dabei ist. Und ein Spiel, das Adventure Bus Story alleine, kostet 3,09 € im Play Store. Ich hab's trotzdem mal verlinkt, ja. Und warum ist das App der Woche? Also, abgedrehte Story ist ja immer schon mal wichtig beim RPG, ja. Anime-Style, für mich natürlich besonders wichtig. Deswegen hat es schon große Pluspunkte gesammelt. Ja. Wobei viele RPGs im Android-Bereich sind glücklicherweise im Anime-Stil, ja. Dann die Aufmachung ist klassisch, aber nicht zu billig, sage ich mal. Die Grafik ist natürlich jetzt kein Mega-Highlight. Ja, der Sound ist erstaunlich gut, meiner Meinung nach. Ja. Man kann durchaus sagen, dass Adventure Bar Story vielleicht so in einem, naja, sagen wir mal, Halb-Retro-Stil gemacht wurde. Allerdings nicht sehr auf jetzt dieses Pixel-Wüsten setzt, sondern einigermaßen, ja, so, ach, wie soll ich das ausdrücken? So eine zwischenmoderne Grafik. Hey, cool, ich habe einen neuen Begriff geprägt. Zwischenmodern. Hier. Sehr gut. Ich werde doch noch Kunstkritiker. Auf jeden Fall macht das riesen Spaß. Die Story ist, ihr habt eine Bar, ja, und die Konkurrenz, die übermächtige Konkurrenz, macht auch eine Bar auf. Und da werdet ihr da gleich schon mal ein bisschen bedroht, nämlich da will eure Bar kaufen und will natürlich den gesamten Ort übernehmen, sodass er keine Konkurrenz mehr hat. Das könnt ihr natürlich nicht zulassen. Also braucht ihr Geld, Geld, Geld, viele Rezepte, viele Drinks und so weiter. Ja, aber das Problem ist, ihr braucht ja Geld. Und was macht man natürlich, wenn man kein Geld hat und trinkt, welches braucht? Tja, man steigt in einen Dungeon und kloppt Monster um und holt sich damit Geld, ja. Wenn es doch nur so einfach wäre in der Realität, aber ja, jedenfalls geht es so in den meisten RPGs und auch hier ist es so, auch wenn ich die Verbindung zwischen Dungeon und Adventure Bar dann doch ein bisschen komisch finde, ja. Aber es geht und es macht Spaß. Das Kampfsystem ist geht voll in Ordnung, reicht auf dem Smartphone durchaus. Die Steuerung, ja gut, diese Pfeilsteuerung ist wieder so eine Geschichte. Da kann man sich sicherlich drüber streiten, ob das so, dass der Wahrheit, der Weisheit letzter Schluss ist, ja. Aber ich denke mal, das wird dem Spielspaß hier keinen Abbruch tun. Ja, der Rest ist Schatzkisten aufsammeln. Ja, die Welt ist so schön gemacht. Wie gesagt, die Grafik kann man jetzt keine Highlights erwarten, aber die Welt so ist schön aufgebaut und es wird nicht langweilig. Es ist ein richtiges schönes RPG. Hätte die durchaus das Potenzial zum Klassiker, wirkt auch wie ein Klassiker. 400 verschiedene Rezepte kann man übrigens sammeln, um seine Bar eben publik zu machen, damit die Konkurrenz keine Chance hat, auch wenn der Verbindungen in die Regierung hat, ja. Ja, und auch sonst nicht zimperlich ist. aber die Idee ist phänomenal, finde ich, sehr schön. Und die Grafik ist von den Charakteren her, die gezeigt werden. Ihr könnt das ja immer mit diesen Bildchen eingeblendet. Also das Charakterdesign, muss ich eher sagen, dann ja, ist sehr schön gemacht. Die Grafik geht durchaus in Ordnung. Der Sound ist sehr schön. Und damit, finde ich, hat es alle Kriterien für App der Woche erfüllt. Und damit ist es auch geworden. Adventure Bar Story. Entweder im Play Store für 3,09 € oder innerhalb des RPG Humble Bundles zu bekommen. Ja, noch 7 Tage lang. Für 6 Dollar kriegt ihr alles mit den ganzen Spielen, mit den ganzen anderen RPGs. Ja, Und von daher absolut zu empfehlen, mal bei Humble Bundle vorbeizuschauen. Damit sind wir am Ende des Uncasts für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur damit Google Plus Uncast oben in der Suche eingeben. Dann findet ihr die Community, das ist die richtige Anlaufstelle dafür. Auf YouTube findet ihr die Uncast-Playlist. Auch dort gibt es übrigens Community-Funktionen und die werden in der Zukunft stärker genutzt werden. Denn ich sag's ganz ehrlich, auf Google Plus ist nicht mehr viel los. Ja. Auf YouTube allerdings auch gar nichts, natürlich, logisch, ja, weil... Ne? Aber das kann sich dann natürlich ändern. Macht die YouTube Uncast-Playlist ein bisschen bekannter. Ja, denn mittelfristig wird das die Zukunft darstellen, denke ich. Ja. Keine Angst, der Audio-Feed wird weiter natürlich aktiv bleiben. Nur die Community-Funktion, wie gesagt, bei Google Plus halte ich nicht mehr für akzeptabel. Deswegen wird es da wohl mittelfristig eine Änderung geben und alles auf YouTube verlagert werden. Aber wie auch immer, die ganzen Links und Informationen findet ihr sowieso immer auf uncast.thenetcasts.com. uncast.thenetcasts.com. Bitte einmal an die Mehrzahl denken. thenetcasts.com mit S hinten. Sonst landet ihr woanders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.